Dahrendorf hat sich ja nicht hinter wissenschaftlichen Formulierungen, hinter einem Jargon verschanzt. Er hat elegant und sehr verständlich auch formuliert. Auch in dieser Hinsicht war Dahrendorf ja vorbildlich, vielleicht auch angelsächsisch geprägt, kann man das sagen? Er war vorbildlich, er war sicherlich angelsächsisch geprägt und er war da eine Ausnahme. Ich erinnere mich, wir haben sehr oft telefoniert, als ich Chefredakteur war, haben über irgendeine Idee geredet. Und es passierte dann, dass am nächsten Tag schon sein Manuskript da war, in einer winzigen Schrift ganz klar zu lesen. Handschrift. Ja, zum Beispiel, als er EU-Kommissar war, erinnere ich mich, sind wir uns einmal auf Bühlerhöhe begegnet. Da machte er irgendeine Kur und er kritisierte die Prozeduren in Brüssel und die Bürokratie auch dort. Und ich sagte, Mensch, das müssten Sie eigentlich schreiben. Sagt er, das kann ich unmöglich. Ich habe mich abends in den Schlafwagen gesetzt, bin nach Hamburg zurückgefahren von Baden-Baden. Am nächsten Morgen war das Manuskript da und es war die erste Folge einer Serie von 3 Artikeln, die er unter dem Pseudonym Wieland Europa verfasst hat. War Dahrendorf ein ungeduldiger Mensch? Er war ungeduldig. Also sein Temperament drängte ihn zur Ungeduld. Deswegen hat das, glaube ich, in der Politik auch nicht so lange ausgehalten oder er hat in der Politik immer wieder gewechselt, weil seine Ideen so schnell gar nicht umzusetzen waren, wie er sie umgesetzt sehen wollte. Wie beurteilen Sie denn, Herr Sommer, Dahrendorfs Diagnose vom Ende des sozialdemokratischen Zeitalters? Das war ja eine Diagnose, die er vor gar nicht so langer Zeit gestellt hat. Das ist ja bitter, glaube ich, vor allem natürlich für Sozialdemokraten, die das aus der Feder von Ralph Dahrendorf gelesen haben. Ich glaube, er würde das heute differenzierter ausgedrückt haben. Das Ende des alten sozialdemokratischen Zeitalters, wo die Sozialdemokratie in der Arbeiterschicht ihre Basis fand, das hat er sehr deutlich gesehen. Aber andererseits, glaube ich, würde er die Notwendigkeit einer linken oder einer modernisierten Sozialdemokratie durchaus einsehen, die also das Recht der Schwächeren verteidigt und sich für deren Entwicklung einsetzt. Wenn Sie an Ralph Dahrendorf zurückdenken an diesen Tag, Herr Sommer, was bleibt Ihnen da als erstes sozusagen im Kopf in Erinnerung? Es bleibt mir die Erinnerung an einen sehr beweglichen, sehr fruchtbaren Geist, an einen Mann, mit dem man fabelhaft diskutieren konnte und der einem in jedem Gespräch neue Gedankenwelten erschloss.